Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Die MeToo-Debatte hat, das kann man wohl sagen, den Blick auf die Frauenquote geschärft. Auf Festivals wird jetzt stärker darauf geachtet, ob Filme von Frauen angemessen berücksichtigt werden. Das gilt auch für Locarno, wo gerade die 71. Filmfestspiele stattfinden. Beim Zählen kam man allerdings nur auf 3 Filme von Frauen im Wettbewerb. Carlo Chatrion, der noch amtierende Chef in Locarno und designierter Nachfolger des Berlinale-Direktors Dieter Kostlik, erklärt das Gefühl. So. When we are doing the selection process, maybe for other film festivals it's different. Häufig lade ich Filme ein und weiß nicht, ob ich sie bekomme. Das ist ein Risiko und schließt meiner Meinung nach die Idee einer Frauenquote aus. Und dennoch will ich sagen, dass es eine sehr akute und drängende Debatte ist. Frauen sollten selbstverständlicher in Festivalprogrammen auftauchen. Die meisten Filme dieser Festivalausgabe porträtieren interessante, hintergründige Frauenfiguren. Das sind auch keine Männerfantasien mehr. Davon hat sich das moderne Autorenkino weitestgehend entfernt. Nehmen Sie Ken Jones oder den rumänischen Regisseur Radu Muntean. Die präsentieren Frauenschicksale, die sich von gewöhnlichen Handlungsmustern und Projektionen stark unterscheiden. Aber das ist ja ein Weg, sich dieser Debatte zu nähern. I think this is something that we should take into consideration. It's not like a man using a woman to convey his own view. Soweit Carlo Chatrion. Und nun sind wir mit der Filmkritikerin Anke Lewicke in Locarno verbunden. Bevor wir auf die Frauenfiguren der 71. Festspiele schauen, Anke Lewicke, möchte ich von Ihnen wissen, ob die ganze MeToo-Debatte aus Ihrer Sicht das Filmbusiness tatsächlich verändert? Ja, es wird ja viel diskutiert und ich finde diese Diskussion auch sehr interessant, aber ich frage mich tatsächlich, was in die Tat also einfach umgesetzt wird. Weil wenn wir schauen, was unsere Filmförderungsanstalten machen oder die einzelnen Länderförderung, dann ist doch da noch nicht die Rede von irgendwelchen neuen Projekten, wie sich die Arbeitsbedingungen für Frauen verbessern können. Es ist ja so, auf den Filmhochschulen ist es noch 50-50 und es fängt erst später in der Arbeitswelt an, dass Frauen einfach nicht mehr zum Zuge kommen. Und da erwarte ich wirklich einfach mehr Praxis. Da bin ich so ein bisschen das Gerede müde. Aber andererseits merke ich selbst, wie sich so mein Blick für alles schärft. Also ich kann mich in Cannes noch an das Bild erinnern, der 80 Regisseurinnen, die da mit der Faust eben auf dem roten Teppich stehen, mit der Faust nach oben gestreckt. Und ich habe mich da schon gefragt, warum haben die denn alle dieses Abendoutfit an und diese tiefen Dekolletés? Und dann im Bildhintergrund sieht man dann eben den künstlerischen Leiter Thierry Frémaux, wie er so die Arme verschränkt, wie so ein Gott, ja, ich gebe jetzt mal den Frauen den roten Teppich. Und das ist mir alles noch zu sehr altmodisches Denken. Das hat auch Alberto Barbera, der venezianische Festivalleiter, gerade wieder zum Besten gegeben. In seinem Wettbewerb im September gibt es nur eine einzige Regisseurin und darauf angesprochen hat er gesagt, wenn ich gezwungen werde, eine Quote einzuführen, dann höre ich einfach auf mit meinem Job. Und ich finde, so kann man nicht einfach weitergehen, weil ich meine, ich sehe auch viele schlechte und mäßige Filme von Männern. Also ich denke, da ist einfach mehr zu holen, wenn man sich mehr fokussiert und sich auch darauf einlässt. Dann lassen Sie uns, Anke Lewicke, zu den Frauen kommen, die man auf der Leinwand sieht, die sehr präsent sind. Brechen die aus den Stereotypen aus, wie der Festivalleiter Carlo Chatrion das im Interview angekündigt hat? Ja, ich finde, das sind schon wirklich interessante Frauenfiguren. Mir haben es besonders 2 junge Frauen angetan. Das ist die Titelheldin Alistea aus dem rumänischen Film und Sibel aus dem türkischen Film. Sie ist auch die Titelheldin. Und bei beiden Filmen ist es so, dass die Kamera den Rhythmus der Heldin aufnimmt. Ihre Energie, ihre Wut, aber auch ihre Lebenswut. Also so im positiven Sinne. Und Alistea ist eine 15-jährige Schülerin. Und man weiß gar nicht, warum sie so aggressiv ist. Sie rebelliert, sie wird dann schwanger. Und nach bekommt man mit, dass sie adoptiert ist, dass sie sich als Außenseiterin fühlt, weil sie auch eine Roma ist, wie sie später sagt. Und eine Außenseiterin ist auch Sibel aus der Türkei. Sie wohnt im Dorf, sie ist stumm, sie kann sich nur durch Pfeifen verständigen und es gibt überhaupt keine weibliche Solidarität. Und über diese beiden Frauen lernen wir wirklich repressive Gesellschaften kennen mit sehr tradierten Geschlechterbildern. Wir werden im Fazit gleich auch noch mit Barbara Miller über ihren Dokumentarfilm Female Pleasure sprechen. Er läuft in der Settimana della Critica in der Sektion Woche der Kritik und feiert in Locarno seine Weltpremiere. Da geht es um Frauen aus unterschiedlichen Gesellschaften, die alle Repression erfahren haben, ihr Schicksal aber in die Hand nehmen. Inwiefern hat auch dieser Film utopisches Potenzial? Sie haben es ja gerade gesagt, Sie nehmen Ihr Schicksal selbst in die Hand und Ihre persönlichen Erfahrungen, die Sie erlebt haben, eben Vergewaltigung in der katholischen Kirche oder Erziehung im jüdisch-orthodoxen Hintergrund, daraus schöpfen Sie was, Sie setzen das kreativ und künstlerisch um und besonders gut hat mir da Deborah Feldmann gefallen. Sie kommt aus dem jüdisch-orthodoxen Milieu in New York, bricht aus, wohnt jetzt in Berlin und sie macht ganz tolle Fotos, wo sie mit jüdisch-orthodoxen Symbolen spielt und sich selbst aber als Frau und ihre Sexualität in Szene setzt. Das ist unheimlich produktiv und überhaupt alle Frauen sind so persönlich, agieren wirklich mit ihren eigenen Erfahrungen und schaffen da was. Und sie schaffen auch einen Diskurs, um über Geschlechterrollen nachzudenken. Frauenschicksale und Biografien sind Gegenstand von Filmen, die beim Festival in Locarno laufen. Anke Lewicke hat darüber gesprochen. Besten Dank für Ihre Schilderung.